was das heißt, Heimweh. Wie das Herz zerreißt, Heimweh. Alles ringsumher ist so kalt und leer, traurig rauscht das Meer, Heimweh, Heimweh. Doch Gardik ist mein Fell, gute Nacht, liebes Bäder, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, liebes Bäder, gute Nacht. Schlaf ein, mein Blondengelein, wo schlafe mein Kind und träumt. Wer mein Wind liebkost, ein Rotmengelein, und flüstert ins Ohr geheim. Wo bleibt mein Glück, mein Leben? Schlaf ein, mein Blondengelein, wo schlafe mein Kind und träumt. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Von dir, du heiße, geliebte Frau. Du warst im Traum so lieb von mir, du heiße, geliebte Frau. Unter Blühender Weimar möchte ich mich so träumen. Längst noch als ich erwacht, sei ich dein Bild von heute Nacht. Und was ich nachgeträumt von dir ich ganz verraten kann. Warum warst du dein Traum? Warum warst du Thank you. Gern hab ich die Frauen geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist. Dachte mir, nimmt dir, küss sie nur, dazu den Traum auf der Welt wie du.